1959. 9 junge Bergwanderer machen sich auf ins nördliche Uralgebirge. Es ist eine Tour mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Eine Tour, von der sie nicht zurückkehren. Die Umstände ihres grauenvollen Todes werden nie geklärt. Der Fall gilt als der mysteriöseste in der Geschichte Russlands. Nach Die Piratenbraut und Rock'n'Roll Detective. Verdammt, was war das? Ein Bär? Ich hab Bären gejagt, das ist kein Bär. Was machst du? Weiß wohl. Ich will sehen, was da draußen los ist. Das neue Meisterwerk von Rennie Harlin. Verdammte Scheiße! Es ist direkt vorm Zelteingang! Wir müssen sofort raus hier! Was? Was hast du gesehen? Denk um euer Leben! Weg hier! Scheiße! The Dyatlov Massacre. Nach einer wahren Begebenheit. Ab Herbst in diesem Kino. Es kommt, um dich zu holen. Und es ist nicht allein. Das Dyatlov Massacre. Hörspielserie in 9 Folgen von Robert Weber. Folge 3. Die Täuschung. Minsk, 2019. Hochsicherheitstrakt. Ich fühle mich wie eine Schnecke, die auf der Schneide einer Rasierklinge entlang kriecht. Victor. Jeder bekommt, was er verdient. Ich wollte einen Auftrag. Und ich bekam einen Auftrag. Er wurde mir serviert wie etwas, das ich beim Zimmerservice bestellt hatte. Das ist mein Traum. Mein Albtraum. Ich träume ihn seit 30 Jahren. Viktor Dyatlov. Nördlicher Ural, Vishai. 1989. Germoch, sind Sie verrückt geworden? Sie hätten mich treffen können. Verdammte Leichenflatter! Von wegen Dyatlov ist die Pravda schon so weit heruntergekommen, dass sie zu derart miesen Tricks greifen muss? Nein, ich heiße wirklich Dyatlov. Ich bin Igor Dyatlov. War mein Vater. Dyatlov hatte keinen Sohn. Sehen Sie sich meinen Pass an. Sie waren Staatsanwalt. Sie können einen Anruf machen, um mich zu überprüfen. Ich reiche Ihnen durch das Loch in der Tür durch. In Ordnung? Die Tür bezahlt die Pravda. Gut, das lässt sich arrangieren. Dann kommen Sie rein. Schnaps? Einer kann nicht schaden. Spasiba. Scheiß auf Gorbatschow. Scheiß auf Gorbatschow. Na zdrowie. Was ist das? Die Hauptzutat ist Fliederparfum. Das mischen Sie 1:1 mit Fußschweißpuder, geben 3 Teile Spritlack hinzu und schäumen das Ganze mit Schigoli-Bier auf. Noch ein? Nein, danke. Sie sind also tatsächlich der Sohn von Igor Dyatlov? Wieso habe ich damals nichts über Sie in den Unterlagen gefunden? Unehrlich. Und Sie tragen seinen Namen? Igors Bruder hat mich adoptiert, nachdem er meine Mutter... Und Sie arbeiten für die Pravda. Ein Scheißblatt ist das. Von irgendwas muss man leben. Wenn Sie das Leben nennen wollen? Kein Wodka, nicht mal Wein gibt es mehr zu kaufen. Die ganzen Rebstöcke, alles abgefackelt. Eine Schande. Dieser verfluchte Gorbatschow. Was hat er gegen Wein? Sei es drum. Wir Russen wissen uns zu helfen. Fußschweißpuder und Spritlack. Sie sagen es. Also, stellen Sie Ihre Fragen. Aber ich warne Sie, wenn es nur das übliche Geswammel ist. Dann erschießen Sie mich, schon klar. Worauf Sie einen lassen können. Sohn hin oder her. Der Fall wurde offiziell vor 30 Jahren geschlossen. Sie haben kurz darauf gekündigt und arbeiten seitdem am Ende der Welt als Tankwart. Warum sind Sie noch hier? Nördlicher Ural. Der Berg der Toten. 1959. Sehen Sie? Da unten ist es. Dort haben Sie Ihr Zelt aufgeschlagen? Warum nicht bei dem Wäldchen da drüben? Oder zwischen den Felsen? ein paar hundert Meter weiter. Die Bergsteiger, die beim Suchtrupp dabei waren, können sich das auch nicht erklären. Die Stelle ist völlig ungeschützt. Also gut, geht sie runter. Beim Zelt? Nein, bei der Zeder. Ich will mir zuerst die Leichen ansehen. Genosse Ivanov? Genosse Danko? Freut mich, Sie zu sehen. Hatten Sie einen angenehmen Flug? Fliegen. Ich werde mich nie daran gewöhnen. Lassen Sie uns gleich anfangen. Je schneller ich aus dieser Scheißkälte raus bin, desto besser. Also, Leutnant, was haben Sie bisher? Anscheinend sind Sie zuerst zu diesem Baum geflüchtet. Dann hat sich die Gruppe offenbar getrennt. 4 von Ihnen gingen in südwestliche Richtung. Nach ein paar hundert Metern hören die Spuren plötzlich auf. Es ist, als hätten Sie sich in Luft aufgelöst. Keine Schuhe, keine Mützen, keine Jacken, nicht mal Hosen. Es muss Ihnen doch klar gewesen sein, dass Sie hier draußen so nicht überleben können. Warum sind die Zweige da oben abgebrochen? Wir haben am Stamm Hautfetzen und Blutspuren gefunden. Offenbar wollten Sie sich vor irgendwas auf den Baum retten. In Unterhosen? Sehen Sie die Hautabschürfungen, die Prellungen, die Blutergüsse? Ich denke, die zwei haben sich dort oben festgehalten, solange sie konnten, und sind dann abgestürzt. Wo sind die anderen? Folgen Sie mir. Das ist Igor Dyatlov. Sieht aus, als hätte ihn die Hölle ausgespuckt. Die Körperhaltung, der Gesichtsausdruck. Erfroren ist er nicht. Was kann ihm solche Angst gemacht haben? Wölfe? Ein Bär? Dann wäre er angefressen worden. Dort drüben liegt Juri Krivonischtschenkov. Der Schädel ist zertrümmert. Ich denke, mit einem Stein. Oder einem Hammer. Action! Nördlicher Ural am Berg der Toten, 1959. Wir müssen weg hier, sofort! Juri, was ist los mit dir? Komm, steh auf! Ich geh nicht mehr weiter. Juri, was soll das? Ich hab es satt davon zu laufen. Ich bleib hier und kämpfe! Juri, bitte! Das ist ein Selbstmord! Gegen das Ding hast du keine Chance! Wir müssen weiter, sonst sterben wir alle. Es ist eine Entscheidung. Cut! Entflohene Sträflinge? Haben wir schon überprüft. Es gibt nur einen Gulag in der Gegend und dort wurde kein Ausbruch gemeldet. Wo liegt die Sina Kolmogorov? Dort drüben. Sie scheint tatsächlich nur erfroren zu sein. Mit 22 so zu sterben. Eine Schande. Da vorne, das Zelt. Es gibt mehrere Schnitte. Die kleineren dienten offenbar als Seeschlitze. Die größeren, um möglichst schnell rauszukommen. Ein Großteil der Ausrüstung, Kleidung, Proviant, Schnaps sind noch hier. Wir haben auch an die 1000 Rubel gefunden. 1000 Rubel? Raubmord können wir dann wohl ausschließen. Ganz Ihrer Ansicht. Was sagt das Meteorologische Institut? Wie kalt war es in dieser Nacht? Fast 30 Grad minus. Und Sie haben keine anderen Spuren gefunden? Nur die der Suchmannschaft und der Dyatlov-Gruppe. Nördlicher Ural, Vishai 1989. Im Frühling fanden wir die anderen. In einem Flussbett, etwa 2 Kilometer vom Zelt entfernt. Alle ziemlich übel zugerichtet, wie Sie vermutlich wissen. Hm. Haben Sie von den Feuerbällen am Himmel gehört? Es gab zahlreiche Augenzeugen. Dorfbewohner, die Suchmannschaft, ein Trupp Soldaten. Geheime Raketentests? In der Gegend leben ein paar tausend Menschen. Kein guter Ort für sowas. Sie haben die Leichen auch auf radioaktive Strahlung überprüfen lassen. Warum? Der Befehl kam von oben. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber es wurde Radioaktivität festgestellt? Auf einigen Kleidungsstücken. Wie hoch war die Strahlung? Sagen wir mal so, der Grenzwert wurde deutlich überschritten. Besonders bei Krivonischtschenko. Und der Grenzwert war damals ziemlich hoch. Juri Krivonischtschenko, 24. Bauleiter beim Kombinat 817 in Chelyabinsk 40. Eine geheime Anlage, in der waffenfähiges Plutonium hergestellt wurde. war bei den Aufräumarbeiten nach dem Kishtim-Unfall dabei. Die Explosion war noch hunderte Kilometer entfernt zu sehen. Dabei wurde mehr Radioaktivität freigesetzt als in Tschernobyl. Vermutlich wäre er ohnehin gestorben. Alles auf Position und Action! Tagebucheinträge der Dyatlov-Gruppe, 1959. Im Zug haben wir viel über die Liebe geredet, speziell übers Küssen. Semjon hat damit wohl am meisten Erfahrung. Er ist ja auch der Älteste und dazu noch Junggeselle. Was für ein Casanova. In Serov ist ein Betrunkener zugestiegen. Er hat sich ungefragt in unser Abteil gedrängt und die Mädchen begrapscht. Ich habe ihn zurechtgewiesen. Daraufhin hat er behauptet, wir hätten ihm eine Flasche Wodka gestohlen und er würde uns allen die Zähne einschlagen. Der Schaffner hat beim nächsten Halt die Miliz gerufen, die haben ihn weggeschafft. Wer weiß, was sonst passiert wäre. Dieser besoffene Trottel. Natürlich habe ich sein Wodka geklaut. Kaum in Vichai angekommen, sind wir ins Kino gegangen. Wir hatten so ein Glück. Es lief die Symphonie in Gold. Das Bild war zwar unscharf, aber das machte nichts. Die Musik war fantastisch. Und Juri war einfach unglaublich. Er hat versucht zu tanzen und dabei Jackie Joe gesungen. Auf Deutsch. Ich glaube, er war betrunken. Todmüde fallen wir ins Bett. Morgen geht's weiter ins 41. Quartal. Cut! Das Dyatlov-Massaker. Hörspielserie in 9 Folgen von Robert Weber. Folge 3. Die Täuschung.